Es gab nicht viel zu tun in diesem ersten Kriegswinter. Wir waren weitgehend unterbelegt. Und auch von Polen her waren keine größeren Verwundetentransporte zu uns gekommen. Wir haben da eine sehr ruhige Kugel geschoben. Aber mir gab das was, der Dienst dort. Ich war meinem Studium und meinem Berufsziel nahe. Musste jedenfalls nicht vor dem Kasernentor Wache schieben oder Infanterie exerzieren. Und durch meine freiwilligen Meldungen zum Nachtdienst im Lazarett konnte ich immer wieder Wochenendurlaub schinden. Nach Berlin hinüber, zur Familie und zu meiner Braut.